Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt gesehen, was alles Jahwe vor euren Augen in Ägypten dem Pharao, sowie allen seinen Untergebenen und seinem ganzen Lande widerfahren ließ, die großen Machterweise, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Aber bis auf den heutigen Tag hat euch Jahwe keine Einsicht gegeben, um zu verstehen, keine Augen, um zu sehen, und keine Ohren, um zu hören. Und ich führte euch doch 40 Jahre in der Wüste, die Kleider, die ihr anhattet, zerfiel nicht, und dein Schuhwerk zerfiel nicht an deinen Füßen, ihr hattet kein Brot zu essen, noch Wein oder starkes Getränke zu trinken, damit ihr erkennen solltet, dass ich Jahwe, euer Gott, bin. Und als ihr in diese Gegend kamt, und Sihon, der König von Hesbon, und Og, der König von Basan, uns feindlich entgegentraten, da besiegten wir sie, nahmen ihnen das Land weg und gaben es den Rubeniten, den Gaditen und dem halben Stamme der Manassiten zum Erbbesitz. So habt denn wohl Acht auf die Befolgung der Worte dieses Bundes, damit ihr alles, was ihr unternehmt, glücklich ausführt. Ihr steht heute alle vor dem Angesichte Jahwes, eures Gottes, eure Stammhäupter, eure Stämme, eure Vornehmsten und Amtleute, alle israelitischen Männer, eure Kinder und Weiber und die zu dir gehörigen Fremdlinge, die sich inmitten deines Lagers befinden, sowohl die Holzhauer als die Wasserschöpfer, die zu dir gehören, um in den Bund mit Jahwe, deinem Gott, und in die eidlich bekräftigte Gemeinschaft mit ihm einzutreten, die Jahwe, dein Gott, heute mit dir eingeht, damit er dich heute zu seinem Volke bestelle und er auch dein Gott werde, wie er dir verheißen und deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Aber nicht mit euch allein schließe ich diesen Bund und diese mit Eiden bekräftigte Gemeinschaft, sondern sowohl mit denen, die jetzt mit uns vor Jahwe, unserem Gotte, hier stehen, als auch mit denen, die heute nicht mit uns hier gegenwärtig sind. Ihr selbst wisst ja, wie wir in Ägypten wohnten und mitten durch die Völker hindurchzogen, die ihr durchzogen habt, und ihr saht ihre Scheusale und ihre Götzen von Holz und Stein, Silber und Gold, die sich bei ihnen finden. Möge nur ja nicht unter euch ein Mann oder Weib oder Geschlecht oder Stamm sein, dessen Herz sich heute von Jahwe, unserem Gotte, wegwendet, um zur Verehrung der Götter jener Völker überzugehen. Möge sich unter euch ja nicht eine Wurzel finden, die Gift und Wermut als Frucht trägt. Dass etwa einer, wenn er die Worte dieser eidlich bekräftigten Vereinbarung hört, sich in seinem Innern alles Gute verspricht, indem er denkt, mich wird kein Schaden treffen, wenn ich auch meinem eigenen Starrsinne folge. Das würde dahin führen, dass alles miteinander, das Bewässerte samt dem Dürren, hinweggerafft würde. Einem solchen wird Jahwe nie verzeihen mögen, vielmehr wird alsdann der Zorn und der Eifer Jahwes gegen einen solchen Menschen auflodern, der ganze in diesem Buch aufgezeichnete Fluch wird sich auf ihn niederlassen, und Jahwe wird seinen Namen unter dem Himmel auslöschen. Einen solchen Stamm wird Jahwe zu seinem Verderben aus allen Stämmen Israels ausscheiden, ganz wie es der Bundesfluch fordert, der in diesem Gesetzbuch aufgezeichnet ist, und die kommenden Geschlechter, eure Kinder, die nach euch aufwachsen werden, und der Ausländer, der aus fernem Lande kommt, werden sprechen, wenn sie die Plagen und Krankheiten sehen, mit denen Jahwe dieses Land heimgesucht hat, in dem sein Boden in nichts als Schwefel, Salz und Brandflächen besteht, so dass er nicht besät werden kann und nichts sprossen lässt, und keinerlei Gewächs in ihm aufgeht, dass es eine Verwüstung ist, wie die von Sodom und Gomorra, Adma und Zeboim, die Jahwe in seinem Zorn und Grimm von Grund auf zerstörte, ja, alle Völker werden fragen, warum ist Jahwe so mit diesem Lande verfahren? Woher kam eine so gewaltige Zornesglut? Dann wird man antworten, weil sie den Bund außer Acht ließen, den Jahwe, der Gott ihrer Väter, mit ihnen schloss, als er sie aus Ägypten wegführte und hingingen, anderen Göttern zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen, vor Göttern, die ihnen unbekannt waren und die er ihnen nicht zugeteilt hatte. Darum entbrannte der Zorn Jahwes über dieses Land, so dass er den ganzen Fluch, der in diesem Buch aufgezeichnet ist, über dasselbe brachte, und Jahwe riss sie im Zorn und Grimm und in heftiger Erbitterung aus ihrem Boden heraus und schleuderte sie in ein anderes Land, wie man noch heute gewahren kann. Das in der Zukunft Verborgene steht bei Jahwe, unserem Gotte, was aber offenbar ist, gilt uns und unseren Kindern immer da, damit wir alle Worte dieses Gesetzes erfüllen.